Aus Anlass des 53. Jahrestages des Arbeitsbeginns von Genossen Kim Jong-il im Zetka der Partei der Arbeit Koreas stellte die bulgarische Kim Il-sungismus-Kim Jong-ilismus-Studentengruppe ins Internet sein unvergängliches klassisches Werk »Der Sozialismus ist eine Wissenschaft« in vollem Wortlaut.